Wenn wehe, Kamerad, komm mit. Trommelgrünen mächtig und den Klang bedächtig nehmen wir auf in unseren Siegeslauf. Trommelgrünen mächtig und den Klang bedächtig nehmen wir auf in unseren Siegeslauf. Herzen fühlen, Kamerad, komm mit. Neuen Sturm zu tarten und nicht lange warten. Es trieb uns voran, es schweißt unseren Bann. Neuen Sturm zu tarten und nicht lange warten. Es trägt uns voran, es schweißt unseren Bann. Jeder schaut zur Sonne, Kamerad, komm mit. Leiht sich Kraft für Tage, an denen man Neues sage. Für das Vaterland, Kamerad als Stand. Leiht sich Kraft für Tage, an denen man Neues sage. Für das Vaterland, Kamerad als Stand. Mancher steht noch einsam, Kamerad, komm mit. Tritt in unsere Reihen, alleine sollst nicht sein. Halte Schritt, Kamerad, komm mit. Tritt in unsere Reihen, alleine sollst nicht sein. Halte Schritt, Kamerad, komm mit.